Die Geheimnisse der Weisen von Zion. Alles dieses wusste ich schon vor 11 Jahren. Wie ging es aber zu, dass ich es doch nicht glauben wollte? Ludwig XVI. Bei seiner Verhaftung am 22. Juni 1791 in Varennes. Vergleiche Johann Robinson über geheime Gesellschaften und deren Gefährlichkeit für Staat und Religion. Deutsche Übersetzung nach der 3. englischen Auflage, Königs Luther bei B. Eulemann 1800, 242. Seite. Herausgegeben im Auftrage des Verbandes gegen Überhebung des Judentums e.V. von Gottfried zur Beek. 7. Auflage, Verlag auf Vorposten in Charlottenburg 4, 1922. Vorgelesen für Unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Vorwort des Verlages. Die ersten 6 Auflagen der Geheimnisse der Weisen von Zion sind vergriffen. Wir haben uns mit Rücksicht auf die ungeheure Steigerung der Preise für Satz, Druck und Papier, welche unsere zusammengebrochene Geldwirtschaft zur Folge hatte, entschlossen, einstweilen nur den Kern des Werkes, die Übersetzung der jüdischen Richtlinien mit einer Einleitung des Herrn Herausgebers drucken zu lassen, weil wir das Buch auf diese Weise zu einem erschwinglichen Preise anbieten können. Wir ließen ferner die Übersetzung nachprüfen und verbessern. Bei einem Buche, das hebräisch geschrieben, dann ins Französische und später ins Russische übertragen wurde, ist eine einwandfreie Wiedergabe besonders dann schwierig, wenn der Verfasser sich gerne der Bildersprache bedient, deren wörtliche Übertragung vielfach nicht verstanden würde. Noch schwieriger gestaltet sich die Aufgabe in unserem Falle, wo der Verfasser offenbar in der uns fernliegenden Gedankenwelt des Talmuds erzogen wurde. Die Änderung des Wortlautes übt keinen Einfluss auf den Geist der Schrift aus, der auch in den früheren Auflagen wiedergegeben wurde. In den Berichten wird häufig das Wort Goyim gebraucht. Es heißt in der Einheit Goy, in der Mehrheit Goyim für Männer, Goya und Goyot oder Goyos für Frauen und bedeutet ursprünglich heidnisches Volk. Für Einzelwesen wurde es nicht gebraucht. Die Juden sprachen später noch von Goyim Mozeri, das sind nazarenische oder christliche Heiden. Ein anderer Unterschied bestand zwischen Goyin und Umin. Danach sind Goyim Völker, welche Israel unterjocht hatten, Umin dagegen Völker, welche dieses Verbrechens nicht schuldig waren. Vergleich Eisenmengers entdecktes Judentum, 2. Auflage Königsberg 1711, 1. Teil, 668. Seite. Brockhaus sagt auf der 668. Seite des 8. Bandes seiner 14. Auflage, Goy, Mehrzahl Goyim, bedeutet im allgemeinen Volk, im besonderen Sprachgebrauche Heidenvölker, im Gegensatze zum auserwählten Volke Gottes Israel. In der neuhebräischen Rabbinersprache jeden Nichtjuden, Heiden und Christen. Shabbesgoi, richtiger Shabbasgoi, ein Christ, der für den Juden die diesen am Sabbat verbotenen Arbeiten verrichtet. Das sind Angestellte im Haushalte und im Geschäfte, Tempeldiener, Tempelputzfrauen, Handwerker und Orgelspieler, meistens deutschblütige christliche Lehrer. Wenn die Juden unter sich sind, nennen sie ihre Wirtsvölker niemals Russen, Franzosen oder Deutsche, sondern immer Goyim. Wir ließen das Wort Goyim stets mit Nichtjuden übersetzen. Leser dieses Buches dürfen aber nicht vergessen, dass der Jude mit diesem Ausdrucke den gleichen Grad von Hochachtung verbindet, wie wir etwa mit der Bezeichnung Stinkjude. Als die 1. Auflage erschienen war, erhielten wir aus allen Kreisen der deutschen Bevölkerung, von den Fürstenhöfen bis zur Arbeiterhütte, jubelnde Zustimmung dazu, dass endlich ein mutiger Mann die Schicksalsfrage des deutschen Volkes gelöst hätte. Alle deutschen Männer und Frauen, welche die Geheimnisse der Weisen von Zion gelesen und verstanden haben, sollten es sich zur Pflicht machen, für die weiteste Verbreitung dieses Werkes zu sorgen. Ein Berliner Professor sagte uns, dieses Buch müsse die Erlösung unseres Volkes bringen, und ein süddeutscher Gelehrter schrieb, seit der Erfindung der Buchdruckerkunst, ja seit der Einführung der Schriftzeichen sei kein Buch erschienen, dass solche Umwälzungen in der Weltanschauung hervorgerufen hätte wie das Werk von Gottfried zur Beek. Ein Großkaufmann in Berlin schrieb darüber an den Verfasser: Mit der Herausgabe der Geheimnisse der Weisen von Zion haben sie der Menschheit einen heute noch gar nicht übersehbaren großen Dienst erwiesen. Mit der Kenntnis des Inhalts dieses Werks bewaffnet, sind die politischen Vorgänge vergangener und zukünftiger Zeiten erst zu verstehen und zu begreifen. Auch wird der deutsche Michel, soweit er sich nicht mit Haut und Haaren dem Judentume verkauft hat und damit zum Verräter und Verbrecher am Deutschtum geworden ist, den feindlichen Inhalt der jüdischen Presse begreifen und verstehen und sich auf sein Pflichtziel besinnen. Ich wüsste kein Buch zu nennen, welches so überzeugend geeignet wäre, den Deutschen vom Abgrunde zurückzureißen und ihm zu zeigen, wo der Feind steht. Dieses Buch muss in Millionen Exemplaren verbreitet werden, weil es wie kein anderes geeignet ist, uns wieder vorwärts und aufwärts zu bringen. Der größte Dank aller deutscher Männer und Frauen ist Ihnen sicher für Ihre Tat. Ein Arzt schrieb dem Herausgeber: Möchten Ihre Weisen von Zion den Wendepunkt der Weltgeschichte bezeichnen, Sie können es. Ein holländischer Offizier schrieb einem Vorstandsmitglied der VUJ: Laut Ihrem Rat bestellte ich mir die Geheimnisse der Weisen von Zion. Dieses Buch habe ich mit größtem Interesse gelesen und werde es meinen Freunden zum Studium empfehlen. Solches Buch sollte vom Staate kostenlos verbreitet werden. Man müsste es unbedingt der heranwachsenden Jugend geben, damit sie zeitig sehen lernt. In der 130. Nummer der Mecklenburger Nachrichten vom 6. Juni schreibt eine aus ihrem Vaterlande vertriebene Russin: Wir kennen die jüdischen Geheimberichte durch Professor Nilus seit 1901. Der gesamten westeuropäischen Kultur wäre mit einem Schlage geholfen, wenn jeder tausendste Mensch diese jüdischen Weltherrschaftsziele kennenlernen würde. Hinter der Beschimpfung der Gebildeten als Kapitalisten des Geistes steht der alljüdische Wille zur Selbstherrschaft. Ein rheinischer Universitätsprofessor schrieb: Herzlichen Glückwunsch zu dem wundervollen Buche. Möchte es die Schlange auf den Kopf schlagen. Ein Regierungsrat in Berlin schrieb: Es ist eine nationale Tat, die da vollbracht worden ist. Und ich rufe dem Herausgeber ein dreifaches Heil und Sieg zu. Ein Generalleutnant sagte: Ihr Buch ist eine Tat von nationaler Bedeutung und wird den Verlag der Vorposten zu schwerwiegender Geltung bringen. Meinen herzlichsten Glückwunsch dazu. Eine deutsche Fürstin schrieb einem Mitglied des VUJ: Wir lesen voll Interesse der Weisen von Zion. Das Buch ist ja namenlos interessant. Könnten Sie uns noch 5 Stück davon beschaffen? Ein deutscher Fürst schrieb dem Herausgeber: In Ihren Nachklängen haben Sie eine große, wertvolle Arbeit geleistet und uns mit wichtigem Material beschenkt, das jeder Deutsche im Kampfe mit dem Judentum kennen muss und durch Ihr verdienstvolles Studium nun jederzeit zur Hand haben kann. Ich bitte Ihnen jetzt alles ab, wenn ich manchmal ungeduldig wurde, weil sich der Termin für das Erscheinen der Weisen immer mehr hinausschob. Ein Hohenzoller schrieb dem Verfasser, als er die neue Ausgabe empfangen hatte: Ich wünsche Ihnen Glück zu dem Siegeszuge der Weisen von Zion. In Deutschland waren die Berichte der Weisen von Zion außerhalb der jüdischen und freimaurerischen Kreise vor dem Kriege unbekannt. Die Weltgeschichte wäre sicherlich ganz anders verlaufen, wenn die Fürsten Europas die Geheimnisse dieser Gesellschaft rechtzeitig gekannt und die notwendigen Folgerungen daraus gezogen hätten. Diese Schrift enthält in 24 Vorträgen einen Plan zur Erringung der jüdischen Weltherrschaft, der mit staatsmännischem Scharfblicke entworfen wurde und die Erfahrungen dreier Jahrtausende verwertet. Diese Richtlinien verraten eine Gier nach Macht, sie atmen einen Hass gegen alles Nichtjüdische, die nur Kenner von Talmud und Schulchan Aruch verstehen können. Man muss alle 24 Vorträge gelesen haben, um die Verschmitztheit, die Gerissenheit und Niedertracht zu erkennen, mit welchen die Schwächen der Wirtsvölker für die jüdische Lüsternheit nach Macht bereits arglistig genutzt wurden und noch weiter ausgebeutet werden sollen. Die außergewöhnliche Beachtung, welche die Geheimnisse der Weisen von Zion im Auslande, besonders in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten gefunden haben Und das wütende Geheul, das die gesamte Judenpresse nach dem Vorbilde des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens anstimmte, als alle Versuche, das Werk aufzukaufen, zu beschlagnahmen oder totzuschweigen, missglückt waren, zeigen, dass der Herausgeber dieser Richtlinien die Wurzel der jüdischen Weltverschwörung bloßgelegt hat. Charlottenburg 4, 31. August 1922, Verlag auf Vorposten.